ist er. Spricht Gott zu mir und weist auf mein Spiegelbild. Du sollst gesegnet sein, dass dir dein Leben wohl gelingt, denn du sollst selbst Segen sein, der anderen Gottes Liebe bringt. Du sollst gesegnet sein, was nützt das alles her? Ich brauch dich, sprich Gott zu dir. Ich hab noch viel vor mit dir. Du sollst gesegnet sein.